Schau ich die Menschen an, wenn sie durch die Straßen gehen, wie sie einsam sind und das Leben nicht verstehen, suchen alles zu vergessen, warten auf das Glück der Liebe und wissen nicht, wo es zu finden ist. Was dich bewegt, kannst du Jesus alles sagen, und was dich quält, braucht nicht mehr dein Herz zu plagen. Frieden tief und rein wird die Antwort sein. Jesus ist wie ein guter Freund zu Manche träumt davon, ein großer Star zu sein. Wie ein Bettler steht man am Ende wieder ganz allein. Heimlich trocknest du die Tränen, doch in dir da bleibt dein Sehnen nach echter Freude. Was dich bewegt, kannst du Jesus alles sagen. Und was dich quält, braucht nicht mehr dein Herz zu plagen. Frieden tief und rein wird die Antwort sein.